Schritt B, B1. A. Unser Bäcker macht super Nussschnecken, aber am Sonntag muss man ganz früh hin. Manchmal gibt es schon um 8 Uhr keine Nussschnecken mehr. Aber hier, ich habe noch welche bekommen. B. Hey, hallo Kurt. Hast du mir eine Brezel mitgebracht? Tut mir leid, Larissa. Ich habe keine Brezel bekommen. Ich bringe dir das nächste Mal eine mit, okay? C. Milch haben wir, Eier, Butter. Aber wir brauchen ein Vollkornbrot. Kurt, bringst du bitte eins mit? Und ich hätte gern einen Schokoladenkuchen. Vielleicht hat der Bäcker noch einen.